kleines Traktat, dessen Gefährlichkeit bei weitem seinen Umfang überschreitet. Nehmt il beneficio di Cristo. Klein, passen jede Tasche. Ich kann die ersten 10.000 Exemplare zahlen und zusammen mit Messer Perna verteilen. Aber wie könnt ihr so sicher sein, dass ihr so viele verkauft? Weil gute Aussichten bestehen, dass dieses Buch verboten wird. Hörspiel in 4 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 4. Kohelet. Venedig, 28. Februar 1546. Ich bin Ludwig Schalidecker, der Herr dieses Hauses. Donna Demetra hat mir ein vertrauensvolles Gespräch mit euch empfohlen. Mein Name ist João Miquel. Wollt ihr mit mir anstoßen? Heute müsst ihr wissen, hat ein alter Feind sich endlich entschlossen, das Zeitliche zu segnen. Ich bin versucht, auf dieses erfreuliche Ereignis anzustoßen. Wenn ihr uns sagt, wer es war, der sich euren Hass zugezogen hatte. Nur ein alter Augustinermönch, Deutscher wie ich, der in unserer Jugend mich und tausende andere schändlich verraten hat. Dann erlaubt, dass ich anstoße auf den jämmerlichen Tod aller Verräter, von denen diese Welt leider nur allzu voll ist. Darüber sind wir uns einig. Ja, dann sagt mir, wer ihr seid, Messer Mikes. Wir waren wohlhabend und gehörten zu den angesehensten Familien des Landes. Die portugiesischen Monarchen führten die Inquisition ein und hetzten sie auf die Juden, um ihre Besitztümer zu kassieren. Wir flüchteten in die Niederlande. Seid ihr Bankiers des Kaisers gewesen? Ja. Doch bei uns war er nicht so großzügig wie bei den Fuggern aus Augsburg. Und wir wurden bei der Inquisition als falsche Christen angeklagt. Also mussten wir wieder fliehen. Wann hat eure Flucht begonnen? Nachdem ich die Fugger mit ihren eigenen Waffen geschlagen und dafür einen Preis gezahlt habe, den ich nicht zahlen wollte. Wir erwarteten Büttel und, Ironie des Schicksals, stattdessen kamen Pfaffen. Wie viel habt ihr ihnen genommen? 300.000 Gulden. Mit falschen Kreditbriefen. Ui. Und ihr dachtet wirklich, dass die Fugger sich das in aller Ruhe ansehen? Ein Wunder, dass ihr noch am Leben seid. Lasst uns zur Sache kommen. Was habt ihr vor? Mit Donna Beatriz, meine Tante, haben wir Druckwerkstätten hier und in Ferrara übernommen. Wir suchen Werke, die den Geist anregen und den Lauf der Ereignisse verändern können. Ich bin derzeit an einer Unternehmung dieser Art beteiligt. Habt ihr je vom Beneficio di Cristo gehört? Nein, aber ich würde nicht ausschließen, dass Donna Beatriz etwas darüber weiß. Offiziell ist der Verfasser ein Benediktinermönch aus Mantua. Doch hinter ihm stehen Vertreter der gemäßigten römischen Partei, die sogenannten Spiritualen. Es handelt sich um ein listiges Buch, dafür gedacht, in unendlich viele Wespennester zu stechen. Ach. Es ist vor 3 Jahren zum ersten Mal gedruckt worden, und zwar hier in Venedig. Seitdem ist es immer erfolgreicher geworden. Wir haben schon 1.000 neue Exemplare fertig, um sie hier und in den Gebieten westlich und südlich der Serenissima zu verteilen. Wir schätzen, dass wir 10.000 in 3 Jahren in Umlauf bringen können. Sehr interessant. Aber besser wären 15, vielleicht 20.000 Exemplare. Ich habe Schiffe, das Verbindungsnetz und Dutzende von gefälligen Händlern an der Hand, die bereit sind, jedwede Sache in Umlauf zu bringen. Ich hoffe, dass ihr all dies in Betracht ziehen wollt. In jedem Fall hätte ich gern ein Exemplar des Buchs, um es meiner Tante zu schenken, die immer auf der Suche nach dem letzten Stein des Anstoßes ist. Das Tagebuch des Q. 27. Juli 1546. Luther ist tot. Il Beneficio di Cristo ist verurteilt und verboten worden. Kardinal Reginald Pole verlässt das Konzil in Trient als Besiegter. Der Kaiser spuckt Gift und Galle. Alter. Vielleicht ist dies der einzige Grund, Zeilen niederzuschreiben, die nie jemand lesen wird. Irrsinn. solange die Augen noch gut zu etwas sind. Solange, bis sie entdecken, dass der Glauben einem langsam abhanden kommt und es einem inzwischen nur noch in betrunkenem Zustand gelingt, das Henkersbeil niedergehen zu lassen, wie ein alter, umnebelter Scharfrichter. Ludewijk de Schalidegger, der Deutsche, der so großen Eindruck auf meinen Lieblingsneffen Joao gemacht hat. Endlich. Ein Deutscher, doch mit einem flämischen Namen. Und mit was für einem Namen? Welch bizarre Mutmaßungen Namen doch auslösen, nicht wahr? Zweifellos, Donna Beatrice. Doch ich habe gelernt, den Menschen nach dem Mut zu beurteilen, den sie aufzubringen vermögen. Und niemals nach den Namen, die sie tragen. Es erfüllt mich mit außerordentlicher Freude, euch kennenzulernen. Der Mut. Gut gesagt, Messer Ludovico. Ihr könnt mir glauben, dass der Gründe viele sind, die mich bewogen haben, auf dieser Begegnung zu bestehen. Und ich hoffe, dass ihr es mir nicht übel nehmt. Der erste ist der, euch die größte Vorsicht anzuraten, zu der ihr fähig seid. Bei jedem Schritt, jedem Wort und jeder Anspielung. Ich habe Kriege und Massaker erlebt und bin an die verfeinerten Waffen der Macht nur wenig gewöhnt. Dass diese neue Sorte Inquisitoren, allesamt verschlagene und fanatische Männer, angetrieben von Kardinal Carafa, gefährlich wie kein anderer, seit Jahrzehnten immer am richtigen Ort. Er hat die Kongregation des Heiligen Offiziums gestärkt, das der Papst eigens für ihn eingerichtet hat. Und seit 1542 hält er die Fäden in der Hand, zieht eine Meute scharfer Spürhunde heran, untertänig und unbestechlich. Er gehört zu jenen, vor denen man sich hüten muss. Sie wittern die Beute, setzen sich auf ihre Spur und hetzen sie, bis sie fällt. Da gibt es diese Gruppe von Kardinälen, alles Gegner der Inquisition, die Spiritualen. Doch leider handelt es sich dabei um wenig kampferprobte Leute. Während die anderen die Reihen schließen, ist dies hier das Einzige von Bedeutung, was ihnen geglückt ist. Il beneficio di Cristo. Ich habe es mit großer Aufmerksamkeit gelesen und stimme mit euch überein. Paul III. Ist ein Feigling. Doch wenn der nächste Papst einer der Spiritualen wäre, gar dieser von allen geschätzte Engländer Reginald Pole, dann würde ein anderer Wind wehen. Lass uns zusammen Geschäfte machen, Don Ludovico. Venedig, 8. Oktober 1546. Luther ist tot. Die Protestanten haben ihre reformierte Kirche gegründet. Das Spiel ist entschieden. Die Kundschafter werden für neue Aufgaben nach Italien zurückgerufen. Jetzt geht es um die Macht in Rom. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Kohelet 3, Vers 2. Das Papier zerfällt unter den Fingern, doch die Worte sind noch lesbar. Mit Sorgfalt gehütete Briefe, die eine 20 Jahre alte Geschichte erzählen, als die Worte von Magister Thomas Deutschland in Brand setzten. Sie können euch nicht mehr töten und sie können auch dem Herrgott die Hingabe seines Volkes nicht mehr rauben, denn sein Volk ist aufgestanden und wendet den Blick seinem Reich zu. Jetzt weiß ich, warum ich sie all diese Jahre bei mir getragen habe, um mich an dich zu erinnern. Kohelet, du bist hier, wo die entscheidende Partie ausgetragen wird. Wie immer, wie seit nunmehr 20 Jahren, meinen 20 Jahren. Berge von Toten, Magister Thomas, Heinrich Pfeiffer, Elias, Johannes Denk und schließlich Eloy Preusting und alle Brüder aus Antwerpen. Nur wir sind übrig geblieben. Nur du und ich. Die letzten Zeugen einer untergehenden Zeit. Der Hass hat mich verlassen. Das ist kein Nachteil. Ich werde dich aufspüren. Brief aus der päpstlichen Stadt Viterbo nach Trient an Gian Pietro Carafa vom 1. Januar 1547. Mein allergnädigster Herr, Ich weiß mit Sicherheit, dass Il Beneficio di Cristo an verschiedenen Orten erneut in Umlauf gebracht worden ist. Nicht Hunderte, sondern Tausende Exemplare. Die Partien wurden offensichtlich auf dem Seeweg verbracht, mit Schiffen. Es sieht tatsächlich so aus, als hätten Kardinal Pole und seine Freunde dieses Mal nichts damit zu tun. Zu vermuten steht, dass es sich um ein breit angelegtes Unterfangen handelt, von einem klugen Kopf gesteuert, der jedoch nicht dem Kreis des Spiritualen angehört. Nun finden, wie mein Herr weiß, in Venedig viele heimliche Anhänger Luthers Unterschlupf. Es könnte daher nützlich sein, mehr Informationen über ihre Tätigkeit in Venedig zu sammeln. Ich küsse euer Gnaden die Hände und empfehle mich eurem Wohlwollen. Der getreue Beobachter eurer Gnaden, Q. Kardinal Pole muss der nächste Papst werden, damit nicht dein Freund Caraffas oder noch schlimmer, Caraffa selbst Papst wird. Was würde geschehen, wenn jemand durch die Lande zöge und mit dem Beneficio in der Hand taufte? Den Konflikt anheizen. Die Inquisitoren sind Jagdhunde. Wenn sie die Beute gewittert haben, setzen sie sich auf ihre Spur und lassen sie nicht entkommen. Das hat Donna Beatrice gesagt. Es braucht einen Hasen. Eine Beute, die sie herauslockt. Und auf die Jagd gehen muss der Tüchtigste. Jener, der die meiste Erfahrung hat. Kohelet. Ich werde der Hase sein. Gehst du wieder fort? Es gibt da eine Sache, die ich erledigen muss. Und die ist wichtiger als das Caratello? Es gibt Dinge, die einfach getan werden müssen. Wenn Männer so sprechen, gehen sie entweder für immer fort oder sie ziehen los, um Rache zu nehmen. Ich komme zurück, Demetra. Dessen kannst du dir sicher sein. Und wohin gehst du? Haben die Juden, mit denen du Geschäfte machst, etwas damit zu tun? Besser, du weißt es nicht. Ich habe eine alte Rechnung zu begleichen. Da hast du recht. So alt wie ich. Man muss es verstehen, sich seine Feinde auszusuchen, Lodovico. Stell dich nicht gegen die falschen Leute. Hab keine Angst. Ich bin schon aus schlimmeren Situationen mit heiler Haut herausgekommen. Das ist meine Spezialität. Tiziano, der Täufer. Padua, 30. Januar 1547. Ich bin Tiziano, ein deutscher Pilger, auf dem Weg nach Rom. Ihr Franziskaner habt in diesem kleinen Kloster auf dem Lande mich freundlich aufgenommen und mit großer Liebenswürdigkeit beherbergt. Gestern habe ich in der Kirche einen kleinen Jungen von 5 Jahren gefragt, wer Jesus sei. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Eine Statue. Er versteht nicht, dass dies nicht der lebendige Gott ist, sondern tatsächlich eine kalte und stumme Statue. Ich sage euch, meine Brüder, dass Christus nur eine wesentlich begründete Entscheidung sein kann und nicht ein Märchen, das sich in den Einfältigen eingeprägt hat. Doch heute wird gerade dies von uns verlangt. Von uns wird verlangt, zu glauben, ohne zu verstehen, still zu gehorchen, sogar zu fürchten, weil wir in der ständigen Angst leben, bestraft, vor Gericht gestellt oder ins Gefängnis geworfen zu werden. Kann aus solchen Empfindungen wahrer Glaube entstehen? Gewiss nicht, Brüder. Das Tagebuch des Q. Vicenza. 17. März 1548. Festnahme eines Tischlers und eines Gastwirts, weil sie während einer Taufe in Wellen ausgebrochen sind. Befragt, wer sie gelehrt habe, dass die Neugeborenen zu taufen das gleiche ist wie einen Hund waschen, haben sie zur Antwort: Einer, der sich zum Glauben aus Deutschland bekennt und der etwas davon versteht, weil er Deutscher ist. Ein Deutscher. Ein Deutscher, dessen Anwesenheit vielleicht die Herkunft der Idee von der zweiten Taufe erklärt. Ein Wiedertäufer. Ein Deutscher, der angibt, Tiziano zu heißen. Er verteilt den Beneficio di Cristo und tauft die Leute auf dem Land. Tiziano, der Deutsche. Unser Wiedertäufer ist ein Deutscher, der in Venedig lebt. Wie eine Nadel in einem Heuhaufen. Brief aus der herzoglichen Stadt Ferrara nach Bologna an Gian Pietro Carafa beim Ökumenischen Konzil vom 13. Juni 1547. Mein allergnädigster Herr, ich habe ausreichende Indizien zusammenzutragen, um zu behaupten, dass die unerklärliche Verbreitung des Beneficio di Cristo in ganz Italien einer der wichtigsten jüdischen Familien Europas zuzuschreiben ist. Deren Mitglieder, konvertiert zum wahren Glauben, am kaiserlichen Hof als Mendesi bekannt sind, nach dem Namen des verstorbenen Francisco Mendez, spanischer Bankier, Vertrauter des Kaisers, Gemahl von Donna Beatriz de Luna. Letztere ist als weibliches Oberhaupt der Familie zu betrachten und residiert heute in Venedig. Eine Frau, die sich schon immer nicht allein für Geschäfte und Handel, sondern auch für den Buchdruck und die Literatur im Allgemeinen interessiert hat. Warum interessiert sich eine wohlhabende, sephardische Familie dafür, ein christliches Buch zu verbreiten? Um die Gegner eurer Gnaden zu stärken, um Kardinal Pohl und den Spiritualen zu helfen. Dies ist die wahrscheinliche Antwort. Der getreue Beobachter eurer Gnaden, Q. Das Tagebuch des Q. Venedig, 16. November 1548. Besuch im Caratello. Ludwig Schalidecker oder Don Lodovico, der Wirt, war nicht da. Er ist abgereist, man weiß nicht wohin. Hier und da eingeworfene Fragen. Ich will bei niemandem Verdacht erregen. Klarere Erinnerung. Aloysius de Schalidecker. Wittenberg vor 20 Jahren. Ein Mann kam, um Luther und Melanchthon herauszufordern. Er erregte an der ganzen Universität Aufsehen wegen seiner merkwürdigen Ideen über die Sünde und die Vollendung. An die Inquisitoren in Mailand, Ferrara und Bologna schreiben, um neue Informationen über Tiziano, den Wiedertäufer, zu erhalten. Finale Emilia. Zollgrenze zwischen den Herzogtümern Modena und Ferrara. Holla! Stallknecht! Gibt es einen Platz für diesen Gaul? Schlechter Tag, um zu reisen. Wieso? Wir beherbergen einen Bischof. Das ganze Gefolge, die Lakaien. Wer ist der denn? Der hochwürdigste Herr Kardinalbischof Giovanni Maria del Monte Ciocchi. Kommt aus Mantua und ist unterwegs nach Rom. Ah ja. Sicher zum Konklave. Das heißt, dem Papst gehe es schlecht. Aber man weiß ja, dass Päpste zäh sind. Ich weiß darüber nichts. Ich soll nur den Bischof und sein Gefolge für eine Nacht beherbergen. Kardinal Del Monte. Für Carafa oder für Pohl? Aus Mantua. Aus Mantua wie Fra Benedetto Fontanini, der Verfasser des Beneficio. Später in der Nacht wage ich mich vor. Keine Angst, hochwürdigster Herr. Es ist nur der Schritt eines Schlaflosen. Dann sind wir zu zweit, mein Sohn. Kann ich euch helfen? Ich habe versucht, dieses Feuer wieder anzufachen, um ein paar Zeilen lesen zu können. Schlaflosigkeit ist etwas Schreckliches. Ihr lest Vesalius. Auch ich habe dieses Buch gelesen. Wenn es mehr Menschen gäbe, welche die gleiche Neugierde pflegten wie ihr, könnte man vielleicht viele Missverständnisse vermeiden, wie jenes, welches das Böse sieht, wo keine Spur davon ist. Worauf bezieht ihr euch, wenn ihr von Missverständnissen sprecht? Viele eifrige Christen laufen heute Gefahr, eingesperrt zu werden, wenn sie danach streben, der römischen Kirche neue Kraft zu verleihen. Man macht ihnen als Feinden der Kirche oder Anhängern Luthers den Prozess, obwohl sie es nie und nimmer gewagt haben, die Autorität des Papstes und seiner Theologen anzuzweifeln. Mein Sohn, jetzt, vor diesem Feuer, seid ihr und ich nur zwei Männer, die unter Schlaflosigkeit leiden. Morgen früh werde ich wieder der Kardinalbischof von Palestrina sein und könnte mir diese Großzügigkeit nicht erlauben. Ihr denkt an etwas Bestimmtes, nicht wahr? So ist es. Hochwürdigster Herr, doch die späte Stunde und die Vertraulichkeit, die ihr mir zugesteht, ermutigen mich, ein paar Worte für eine Angelegenheit einzulegen, die mich seit einer Weile betrübt und die einen Landsmann von euch betrifft. Fra Benedetto Fontanini da Mantova. Seit Monaten ist er im Kloster von Santa Giustina in Padua eingeschlossen, unter der Anklage, der Verfasser des Beneficio di Cristo zu sein. Er steht im Verdacht der Apostasie. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Ich habe Il Beneficio di Cristo gelesen. Und das Schicksal Fra Benedettos bekümmert auch mich. Doch da sind sehr empfindliche Gleichgewichte, auf die man achten muss. Konflikte, die nur schwer beizulegen sind. Könnte es nicht sein, dass die Einkerkerung Fra Benedettos mehr mit dem inneren Krieg zu tun hat, der die Kirche erschüttert, als mit den Lutheranern? Ihr versteht es euch sehr klar zu äußern. Doch ich sage euch, dass es nicht leicht ist, besonders jetzt, da der Papst erkrankt ist und aus Rom der Wind makabrer Verhandlungen weht. Es gibt stille Gesten, die jedoch viel bedeuten können. Ich kenne den General der Benediktiner gut. Ein Brief nach Monte Cassino gehört zu den Dingen, die ich mir noch erlauben kann. Eminenz, eure Großmut ist in diesen Zeiten etwas Seltenes. Nicht viele heilige Männer der Kirche würden mitten in der Nacht mit einem Fremden sprechen und sogar seine Bitten anhören. Mein Name ist... Nein. Nein. Morgen wird sich der Bischof von Palestrina die Vertraulichkeit dieser Nacht nicht erlauben können. Was mich betrifft, so bleibt ihr der schlaflose Gelehrte, der mir Gesellschaft geleistet hat. Das Tagebuch des Coup. Rom, 10. November 1549. Paul III. Ist tot. Mit dem Farnese erlischt eine der einflussreichsten Dynastien Europas. Ein langer Todeskampf. Und nun halten alle den Atem an. Gelähmt bei dem Gedanken, was wohl kommen mag. Rom, 29. November 1549. Die Kardinäle haben sich im Konklave versammelt. In den Gassen Roms wettet man auf Pol, den Favoriten. Ich habe dagegen gehalten. Rom, 8. Februar 1550. Weißer Rauch. Habemus Papam. 73 Tage. Sie mussten die Mitte dieses Jahrhunderts überschreiten, um diesen Kompromiss zu finden. Giovanni Maria del Monte, Kardinalbischof von Palestrina, Julius III. Pietro Manelfi geht in der Via delle Volte neben mir. Ich habe ihn in Florenz kennengelernt. Ein Geistlicher aus den Marken, ein aufrührerischer Untertan des Papstes. Seine quälende spirituelle Suche hat vor Jahren begonnen und ich habe ihm die Antworten gegeben, die er suchte. Und er ist mir gefolgt, wie ein Hund seinem Herrn, der erste Jünger Tizianos. Warum ein Konzil? Wir müssen wissen, wie viele wir sind. Wir müssen uns organisieren. Es ist gefährlich, Tiziano. Die Inquisition. Die Inquisition weiß kaum, wer ich bin. Von dir weiß sie gar nichts. Und mit Sicherheit mutmaßt sie nicht, dass wir viele sind. Mach dir keine Sorgen. Nenne auch weiterhin immer nur meinen Namen. Er ist der Einzige, den die Brüder kennen müssen. Doch wenn einer von ihnen gefasst werden sollte, wärest du der Erste, der in Gefahr geriete. Ich. Nur ich. Niemand sonst. Ich kenne sie. Sie wollen nur mich. Gott steh uns bei. Ein Konzil unserer Täufer birgt auch die Gefahr, dass wir alle entdeckt werden. Sollen wir nicht besser abwarten, was der neue Papst macht? Er wird sich auf keine Seite stellen. Ich habe seine Bekanntschaft gemacht. Er wird sich für keine Partei entscheiden. Und das ist der schwierigste Weg, weil es ihn dazu verurteilt, alle zufriedenzustellen. Die Interessen der einen bedeuten das Ende für die anderen. Wie, wann hast du den Papst kennengelernt? Bevor sie ihn gewählt haben. Ich habe lange mit ihm gesprochen. Über die Inquisition denkt er wie wir. Er ist gegen die Methoden Carafas und seiner Freunde. Er hat mir versprochen, sich beim General der Benediktiner persönlich dafür einzusetzen, dass Fontanini freigelassen wird. Fontanini? Der Verfasser des Beneficio di Cristo? Manelfi, ich bin mir so gut wie sicher, dass Julius III. Im Grunde für einen Dialog mit dem reformierten Glauben offen ist. Nur, dass er es weder sagen, noch es ausdrücklich zu verstehen geben kann. Weil er weiß, dass seine Wahl das Ergebnis eines Kompromisses gewesen ist. Entsprechend muss er sich verhalten und darf es sich mit keiner Partei verderben. Wenn du glaubst, dass es das Richtige ist, bin ich auf deiner Seite. Das Tagebuch des Co. Venedig, 9. März 1551. Die Spione, die ich im Amt für Fremdenangelegenheiten bezahle, berichten von einem eigenartigen Strom Reisender in die Stadt im Oktober vergangenen Jahres. Zweifelhafte Leute, kleine Handwerker, Händler, Geistliche, Gelehrte, einige von ihnen von weit her kommend. Ungefähr 100 Besucher, deren Anwesenheit nur schwer mit den Geschäften Venedigs in Verbindung gebracht werden kann. Die Namen sagen mir nichts. Außer einem. Pietro Manelfi, Sohn des Ippolito Manelfi, Geistlicher aus Ancona. Einer aus dem Zirkel Tizianos. Eine Spur. Ferrara, 2. Oktober 1551. Ludovico, willst du mir Angst einjagen in diesem Aufzug? Verzeih mir, aber ich habe keine Zeit gehabt, die Kleider zu wechseln. Ich habe hier eine Botschaft von Joao für dich. Es ist erstaunlich, wie gut es ihnen gelingt, die Stimme der Menschen nachzuahmen. Versuch es hiermit. Das ist der Schlüssel zur geheimen Sprache unserer Familie. Wir benutzen sie seit vielen Jahren, um uns vor neugierigen Blicken zu schützen. Legt das Gitter auf das Blatt. Ein neuer Hund aus römischem Land, deutscher Jäger von übler Art, untersucht, liest, rät, zeigt nicht das Gesicht. Trennen die Spreu vom Weizen, dient dem Herrn, ohne sein Kleid zu tragen. Nicht versuchen, zurückzukehren zur Lagune. Sie suchen den Täufer. Neuigkeiten werden kommen. Ein Mann Carafas zur Unterstützung des venezianischen Inquisitors. Deutscher. Laie. Er sucht Tiziano. Kohelet. Wir sind am Ziel. Tun, was ich tun muss. Hast du ihn gefunden? Wen? Deinen Feind. Noch nicht. Doch ich spüre, dass er ganz nah ist. Wie kannst du dir dessen so sicher sein? Nur so finde ich die Kraft, nicht hier bei dir zu bleiben, bis ich sterbe. Das Tagebuch des Kuh. 3. September 1550. Lodewijk de Schalidecker, alias Aloysius Preusting, alias Eloy. Von Beruf Dachdecker. Angeklagt, heretische Bücher zu verbreiten. Das Wesen Gottes zu leugnen. Ebenso die Sünde. Als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt am 22. Oktober 1544. Er nannte nie einen seiner Verbündeten oder Anhänger und unterschrieb mit eigener Hand sein Todesurteil. Der Deutsche, den ich suche, ist ein Toter, der eine ganze Akte im Archiv der Inquisition von Antwerpen füllt. Der Tote ist heute Inhaber eines Luxusbordells in Venedig. Eloy, der Dachdecker, war ein höchst eigenartiger Ketzer. Dies mussten die Niederschriften verschweigen. Ein vertragter Betrug zum Schaden des Bankhauses der Fugger. Falsche Kreditbriefe, hunderttausende Gulden. Ein unglaublicher Vorgang. Selbst die Bankiers haben Mühe nachzuvollziehen, wie das Ganze vonstatten ging. Eloy hatte Partner bei diesem Unternehmen. Einer war ein deutscher Kaufmann. Im Nichts verschwunden. Die Fugger konnten es sich nicht erlauben, dass die Angelegenheit bekannt würde. Also haben sie bei der Inquisition angeklopft. Das Rätsel führt mich zurück. Nach Münster. Vor jenen Toren. In einem sumpfigen Graben, das Leben in schmutzigen Händen, die sich in die Erde wühlen. Der arrogante Schnurrbart des Landsknechts, der mir die Klinge an die Kehle setzt. Es gibt kein Zurück. Vor mir das Unbekannte. Eine Streitmacht gedungener Landsknechte, bereit auf jeden zu schießen, der über die Mauer kommt. Dein Leben ist einen Dreck wert, sagt er. Du bist so gut wie tot. Ich beschreibe ihm jede Befestigung, jeden Durchgang, die Runden der Wachen, die Zahl der Posten an jedem Tor. So wurde der Verrat begangen, geplant und erwogen seit meiner Ankunft in der Stadt der Narren. Seite an Seite mit ihnen, länger als ein Jahr. In den Tagen danach, nach dem Blutbad, sagte Bischof Waldeck, erneut absoluter Herrscher von Münster, wobei er auf einem Berg von Leichen thronte, dass man sich an solche wie mich, an die Kriegshelden der Christenheit, immer erinnern würde, in Werken und Bildern. Er wusste, dass er lügt, der Bastard. Venedig, 8. August 1551. Der Inquisitor von Ferrara schreibt, um die Anwesenheit Pietro Manelfis zu melden. Venedig, 6. Oktober 1551. Wer da? Ludovico, ich bin zurück. Warum bist du zurückgekehrt? Ich habe dir doch geschrieben. Ich weiß, was du mir geschrieben hast. Doch es bleibt keine Zeit, wir müssen reden. Dios mio, verdammt, du bist verrückt. Komm rein, jetzt. Die Inquisition stellt Nachforschungen über deine Täufe an. Der Name Tiziano ist schon bei mehr als einer Gelegenheit gefallen. Es ist wirklich dumm, von dir herzukommen. Seit wann weißt du von dem Deutschen? Was weiß ich, seit ein paar Wochen. Er lässt sich nicht sehen, ist unnahbar. Er sei der Sonderberater des Inquisitors. Wenn der Deutsche jener ist, an den ich denke, dann ist er ein Mann Carafas, der Beste. Es wird immer schwieriger, an Informationen zu kommen. Ich glaube, sie wollen gegen uns Juden vorgehen. Sogar das Caratello wird überwacht. Ich muss das Spione hineinsetzen, um ihre Beobachter zu überwachen. Sag mir alles. Ein Türke ist aufgetaucht. Ein billiger Betrüger, der im Arsenal verkehrt. Er zieht uns durch den Schmutz und behauptet, Geld von einem reichen Juden bekommen zu haben, um alle Informationen über die venezianische Flotte an die Türken weiterzugeben. Wir müssen etwas unternehmen, Joao, bevor es zu spät ist. Sag mir, was hast du vor? Das Tagebuch des Co. Venedig, 20. Oktober 1551. Vor 3 Tagen hat sich Pietro Manelfi aus freien Stücken dem Inquisitor von Bologna gestellt. Venedig, 2. November 1551. Der Knabe weiß genau, dass er darauf beharren muss, von der Exzellenz gleich empfangen zu werden. Sonst wird es Peitschen übersetzen, jammert er. Denn der Herr, der ihn geschickt, habe ihm gesagt, er sei dringend. Und sonst gäbe es Verdruss für mich und für dich. Er übergibt unsere Nachricht. Der Ort ist die Kirche von San Giovanni hinter dem Fondaco dei Turchi. Der Mann ohne Gesicht ist pünktlich. Wie abgemacht, setzt er sich in den Beichtstuhl und wartet. Niemand kommt. Er steht auf und sieht nach. Da liegt eine Münze. Darauf stehen Ziffern und Worte, die ihn erschaudern lassen. Ein Gott an Glaube, eine Taufe. Ein gerechter König über allem. Das Wort wird Fleisch. Münster 1534. Er stürzt aus der Kirche in eine dunkle Gasse. Eine Klinge blitzt auf. Ein Sack über sein Gesicht. Venedig, 3. November 1551. Eine Aktion, die des Hauptmanns Brunnengärt würdig ist. Wann ist es dir klar geworden? Ich habe dich jahrelang gesucht. Und zum Schluss bist du es, der mich gefunden hat. Du hast es so erwartet. Es ist nicht allzu schwierig gewesen. Tiziano der Täufer. Ein Bordell wird mit dem Namen eines Ketzers. Antwerpen, die Überlebenden von Münster. Eine gut ausgedachte Falle. Nur du konntest sie stellen. Heinrich Gaisbeck. Du wolltest mit mir Matthijs töten. Ich hielt mich an dich, weil man mir sagte, du hättest mit Thomas Münzer gekämpft. Du warst der Einzige, auf den man zählen konnte. Warum befahl Carafa dir, die Täufer von Münster hinters Licht zu führen? Was hatten sie mit Rom zu tun? Ach, Rom ist überall, Gerd. In euch überlebte der Geist des Aufstands gegen die Mächtigen. Dank meiner ausführlichen Berichte hatte er erfahren, wie viel Macht eine Menge haben konnte, die geschlossen auftrat. Er hatte gesehen, was ein einzelner Prediger wie Thomas Münzer zu bewirken vermochte. Die Wiedertäufer mussten niedergeworfen werden, bevor sie zu einer ernsten Bedrohung wurden. Il beneficio di Cristo. Ach, ja. Wir wussten, dass die zu den Spiritualen zählenden Kardinäle das Buch lasen und daraus Anregungen für ihre geplante Wiederannäherung an die Protestanten ziehen würden. Und wenn ihnen das gelungen wäre, dann hätte Karl V. die Christenheit unter seinem Banner geeint, in einen Kreuzzug gegen die Türken geführt und somit heute keine Gegner mehr. Doch Pol, er ist nicht Papst geworden. Und jetzt fallen die Spiritualen alle nach dem anderen unter den Schlägen der Inquisition. Was haben die Juden mit all dem zu tun? Carafa hat ein Abkommen mit den Venezianern geschlossen, nicht wahr? Ach, die Juden sind Tauschware. Alle werden einen Gewinn durch ihren Untergang haben. Wenn die Maranen für schuldig befunden werden, im Geheimen dem jüdischen Glauben anzuhängen, da können die Venezianer all ihre Güter beschlagnahmen. Ja. Carafa serviert sie ihnen auf einem Silbertablett und rammt im Tausch dafür das Banner der Inquisition in Venedigs Boden. Ist das deine Aufgabe? Die Juden in die Enge treiben? Ja, dafür bin ich nach Venedig geschickt worden. Was wird die Belohnung sein? Oh, ein schnelles Ende, vermutlich. Ja, ich bin der Einzige, der die ganze Geschichte von Anfang an kennt. Carafa kann nicht das Risiko eingehen, mich am Leben zu lassen. Nicht jetzt. Da sich anschickt, alle Macht an sich zu reißen. Meine Herren, ich weiß, ihr hättet euch viele Dinge zu sagen. Doch leider erlaubt es die Situation nicht, sich Erinnerungen hinzugeben. Wie ihr sicher verstanden habt, Exzellenz, bin ich João Miquech. Der Mann, der mir so übel mitspielen wollt. Die Kaufleute, die von meiner Börse abhängig sind, haben bereits erklärt, dass sie jeden Handel mit dem Orient einstellen, wenn die Obrigkeit nicht mit dieser wahllosen Jagd auf die Juden aufhört. Und was euch angeht, so glaube ich, dass Kardinal Carafa diesmal auf seinen ersten Spion verzichten muss. Der Vorteil, bis hierher gelangt zu sein, besteht darin, dass wir uns nicht mehr gegenseitig täuschen müssen. An dem Punkt, an dem wir uns nun befinden, mein Herr, ist die Frage eher eine andere. Was wird aus uns? Ihr werdet geopfert. Zum höheren Ruhm Gottes. Ja, und dieses Mal wird es endgültig sein. Das Inquisitionsverfahren gegen Donna Beatrice ist schon vorbereitet. In ein paar Tagen kann es durchgeführt werden. Die Venezianer interessiert nur euer Geld. Carafa verlangt eine Demonstration der Macht der Inquisition. Er will euch hilflos machen, absondern und vernichten. Und diese Lektion soll eine Mahnung für alle sein. Und auch deine Wiedertäufer werden hinweggefegt, vom ersten bis zum letzten. Unmöglich. Vor 2 Wochen hat sich Pietro Manelfi dem Inquisitor von Bologna gestellt. Wirklich ein erstaunliches Gedächtnis. Manelfi hat nicht nur den Namen seiner Mitbrüder genannt. Er hat vor dem Inquisitor auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte eines Ketzers, der herumzog, um die Menschen zu taufen. Und die eines Kardinals, der dann Papst geworden ist. Eine Geschichte, die, wenn sie dem Richtigen zu Ohren käme, den ganzen Plan Carafas scheitern lassen würde. Hier, Lest die Akte. Interrogatus an credat dectum Tizianum convenisse ad cardinalem Ioannem Mariam del Monte. Respondit. Der besagte Tiziano erzählte mir, mit dem oben genannten hochwürdigsten Kardinal eine ganze Nacht lang über verschiedene Angelegenheiten gesprochen zu haben. In Besonderheit über jenes hochberühmte Libell Beneficio di Cristo und über seinen Verfasser Fra Benedetto Montanini da Mantova. Tiziano sagte mir, seine Gnaden über die Häresie jenes Libells befragt zu haben und mit ihm einig gewesen zu sein, dass es keinerlei darin gebe. Desgleichen habe er darum gebeten, dass seine Gnaden sich für den oben genannten Fontanini, eingekerkert in Padua, verwende, weil er ihn für unschuldig halte. Da dann die Anweisung erging, dass Fontanini freigelassen wurde, glaubte ich der Erzählung des Tiziano. Dies ist der überraschendste Teil der Akte Manelfi. Ich habe diesen Abschnitt kopiert. Bevor ich die ganze Akte bei der Niederlassung der Fugger im Fondaco dei Tedeschi hinterlegt habe. Es ist mit Sicherheit die wertvollste Einlage, die Sie je in Ihrem Geldschrank hatten. Und zum Glück wissen Sie es nicht. Darin steht in klaren Worten, dass der von der Inquisition meistgesuchte Mann, Tiziano, der Täufer, sich Kardinal Del Monte, bevor dieser zum Papst gewählt wurde, nähern, ihn von dem unschuldigen Inhalt des Beneficio di Cristo überzeugen und ihn dazu drängen konnte, für die Freilassung seines Verfassers tätig zu werden. Es scheint verrückt, doch so ist es. Ich verstehe noch immer nicht, was daran so wertvoll sein soll. Was denkt er? Würde geschehen, wenn die Inquisitoren von der Fürsprache des Papstes zugunsten von Verfasser und Inhalt des Beneficio di Cristo erführen? Was würde geschehen, wenn die inquirierten Kardinäle sich dieses Zeugnisses bedienten und damit den gegen sie vorgebrachten Anklagen das Gewicht nähmen? Carafa wäre erledigt. Doch wer garantiert uns, dass es dieses Dokument tatsächlich gibt? Ihr und ich, wir haben nichts mehr zu verlieren. Venedig. 5. November 1551. Das ist der Plan. Wir warten vor der Niederlassung der Fugger im Fondaco dei Tedeschi. Gräsbeck wird das Kontor betreten, ohne Verdacht zu erregen. Er hat freie Hand. Die Fugger wissen, zu wem sie halten müssen. Er wird sich so lange wie nötig aufhalten, um die Akte zurückzuholen. Keine Umstände. Nach der Übergabe werden wir den Fondaco auf der anderen Seite verlassen und direkt am Canale Grande herauskommen. Von dort zum Caratello, dann Richtung Festland. 2 Tage auf schnellen Pferden, begleitet von den 6 besten Männern der Mikesh. Reginald Pole erreichen, koste es, was es wolle. Das vollständige Geständnis Manelfis, dem englischen Kardinal, persönlich übergeben. Das kann nur Heinrich tun. Joao kommt, es ist soweit. Ich gebe Gräsbeck ein Zeichen. Wir brechen auf. Die Pistolen stecken über Kreuz im Gürtel. Ich fahre über den Griff des Messers, das ich in meinem Rücken sicher verstaut habe. Das ist, was dann geschieht. Wir betreten das Viereck des Fondaco. In der Mitte des Hofes thront der durch 2 steinerne Stufen erhöhte Brunnen. Gräsbeck hält direkt auf das Kontor der Fugger zu. Er geht hinein. Zu beiden Seiten des Haupteingangs stehen 2 Männer in Schwarz. Ausbuchtungen unter ihren Umhängen. Sie haben den Eingang der Bank im Auge. Verdammt! Lärm aus dem Inneren der Bank. Gräsbeck kommt auf mich zu. Er streckt den Arm, zielt mit einer Pistole. Er feuert. Hinter mir bricht ein Mann zusammen. Er hat einen Säbel. Los, verdammt! Pietro Perna taucht plötzlich vor mir auf. Er reißt mir die Tasche aus der Hand, vertauscht sie mit einer anderen, die genauso aussieht. Abemus Papam! Er schlüpft aus der Menschenmenge, eilt zum Haupteingang. Manelfis Geständnis ist in Sicherheit. Nichts wie weg. Zum Caratello. Woher hast du die Pistole? Bei den Fuggern kannst du alles in Verwahrung gehen. Gerd, ich weiß, was du gedacht hast. Doch wie du siehst, hast du dein Vertrauen nicht dem Falschen geschenkt. Auch in Münster hast du dich nicht geirrt. Heinrich Gräsbeck war ein guter Offizier. Ich dachte, du zielst auf mich. Das waren gedungene Mörder Carafas. Und sie hatten es auf mich abgesehen. Ich frage mich, wie sie schon dort sein und auf mich warten konnten. Die Jagd hat gerade erst begonnen. Heinrich, lass es uns wagen. im Geldschrank der Fugger lag auch mein Notizbuch. Es ist die einzige Spur meines Wirkens. Ihr Hauptmann. Es ist für dich. Venedig, 5. November 1551. Einen Augenblick später in Caratello. Schmutziges Gesindel. Elende Jugendfreunde. Pietro und Demetra sind an Stühle gefesselt. Vor ihnen Il Mulo, der Zuhälter. Endlich kann er sich rächen. Bezahlt von Carafa. Ich will mich amüsieren, bevor ich mir ansehe, wie du hier drinnen geröstet wirst. Es riecht nach Pech. Achtung! Sie sind zu dritt. Der Kerl neben dem Kamin versetzt dem Fass einen Tritt. Das Pech ergießt sich über die glühenden Kohlen. Die Flamme lodert hoch bis zur Decke. Ich ziele mit der zweiten Pistole. Gaisbeck mit der seinen. Auf der Theke. Die Tasche mit Manelfis Geständnis. Gaisbeck hat sie. Ich löse die Fessel. Freie Demeter. Dann Pietro. Los, schnell! Die Tasche! Das Geständnis! Wir sind draußen. Von der Schwelle aus erkenne ich seine schattenhafte Gestalt mitten im Raum. Die Tasche in der Hand. Zwischen ihm und mir eine Feuerwand. Hierher! Hinter Gaisbeck Il Mulo. Er hat ein Schüreisen gepackt, schlägt zu. Sie fallen beide. Doch nein. Gaisbeck steht wieder auf, schwankt. Er hat die Tasche nicht mehr. Schaut sich um. Dann bricht der Tragbalken von der Decke auf ihn nieder. Die Aussicht an deiner Seite zu reißen. Versüßt die Niederlage, Beatrice. Niederlage, Ludovico? Glaubst du das wirklich? Sind wir denn nicht noch am Leben und frei, das Meer zu durchpflügen? Du hast recht. Pardon, pardon. Der Kapitän sagt, der Wind ist günstig, man sollte ihn nutzen. In zwei Tagen habt ihr das Herrschaftsgebiet der Venezianer hinter euch gelassen. Was soll das heißen, ihr? Er kehrt nach Venedig zurück. Bist du wahnsinnig geworden? Sie trachten hier nach dem Leben. Wir können nicht alles in Venedig lassen. Und was sollen wir im Reich des Sultans tun? Konstantinopel wird dir gefallen. Du wirst sehen. Es ist die größte Stadt der Welt mit über einer 500.000 Menschen. Auch dort schulden uns viele einen Gefallen. Angefangen bei Suleiman. Was für eine Art von Gefallen? Ludovico, das Haus der Mikes ist so groß wie die Welt. Für jede Tür, die sich schließt, muss sich eine andere öffnen. Adios. Hasta luego, mein Freund. Wir sehen uns in Konstantinopel wieder. Adios. Adios. Manelfis Geständnis ist verbrannt. Die Welt wird nie erfahren, dass jene wenigen Seiten den Lauf der Dinge für immer hätten verändern können. Ich drehe und wende das Notizbüchlein in meinen Händen. Daten, Orte, Namen. In einer peniblen Schrift festgehaltene Gedanken. Ein gefaltetes Blatt fällt mir in den Schoß. Eine andere Art Papier. An Giovanni Pietro Carafa. Mein Herr, dies ist der letzte Brief des Mannes, der euch über 30 Jahre lang gedient hat. Ich schicke mich an, einen letzten alten Gegner zu treffen. Und hoffe, dass er derjenige sein wird, der diese Augen zum Verlöschen bringt, die euch ein Leben lang so treu gedient haben. Ein Leben, das zusammen mit jenen tausend anderen ebenfalls weggeglitten ist. Jahrzehnt um Jahrzehnt. Erstickt im Blut. Und das ich beschließe, auf meine Art zu beenden. Ihr könnt nichts daran ändern. Euch nicht einmal Vorwürfe machen, nicht vorhergesehen zu haben, dass euch euer bester Kundschafter auf der letzten Wegstrecke abtrünnig werden sollte. Der menschliche Geist vermag seltsame Wege zu gehen. Und es gibt keinen Plan, der sie alle erfassen könnte. Dieser Umstand hindert jeden Sieg daran, vollständig zu sein. Auch den euren. Und so stirbt niemand vergebens. Nicht einmal jener, der euch mit seiner letzten Geste diese Lektion erteilt. euer Diener Q. Epilog. Konstantinopel, Weihnachten, 1555. Noch im Bett? Oh. Der Sultan wird keinen Gefallen daran finden, auf zwei Ungläubige warten zu müssen. Lass die Mächtigen warten und du zeigst ihnen, dass du sie nicht fürchtest. Ja, und sie werden dir den Kopf vom Rumpf abtrennen. Oh. Ah. Cuius regio, eius religio. Wes die Herrschaft, des die Konfession. So geht eine Epoche zu Ende. Der erschöpfte Karl der Fünfte, Herrscher über ein Reich, das am Rande des Zusammenbruchs steht, schickt sich an, abzudanken und hinterlässt dem jungen Philipp als Erbe Schulden und künftige Kriege. Auch der Stern der gefürchteten Fugger sinkt, verdunkelt durch einen Kredit, der unmöglich einzutreiben ist. Fast ein halbes Jahrhundert lang haben sie die Ansprüche und Bestrebungen der Habsburger finanziert. Jetzt werden sie ihr Schicksal teilen. Cuius regio, eius religio. Wer keinen Fürsten über sich dulden oder sich nicht an ein bestimmtes Land binden will, dem bleibt keine Wahl. Das Schicksal der Juden von Venedig hat dies gezeigt. Als am 21. August 1553 in Rialto die Talmuds verbrannt wurden, war es Joao bereits gelungen, für fast 1000 sephardische Juden einen Fluchtweg in den Orient zu öffnen. Nach dem Edikt Julius III., nach den Scheiterhaufen, den Festnahmen und der Ausgrenzung, war nichts mehr zu machen. Heute geschieht nun das Gleiche, woanders durch die Hand Pauls des Vierten. Giovanni Pietro Carafa, der unter dem Namen Paul der Vierte im Alter von 79 Jahren am 23. Mai 1555 den Heiligen Stuhl bestiegen hat. Q. Hörspiel in vier Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Aus dem Italienischen von Ulrich Hartmann. Teil 4. Kohelet. Es sprachen Carlos Lobo, Silvester Groth, David Montero, Walter Gontermann, Steffen Räuber, Alessandro Bressanello, Mareike Hein, Svenja Wasser und viele weitere. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Luise Weigert. Musik Pitt Baumgartner, D-Fels. Hörspielbearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie Jan Buck.